Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michaela Wetter. Der Reiseknigge. Andere Länder, andere Sitten. Es gibt wohl keinen Urlauber, der den Sinn dieses Sprichworts nicht schon einmal am eigenen Leib erfahren hätte. Was in der Heimat selbstverständlich ist, kann in der Fremde leicht zur Peinlichkeit geraten. Vom Verhalten in der Öffentlichkeit bis hin zur Essensbestellung im Restaurant. Jedes Land hat seine eigenen Gebräuche. Damit der Urlaub ohne Irritation genossen werden kann, hier eine kleine Übersicht zu den beliebtesten Reisezielen. Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Amerikaner scheinen auf den ersten Blick sehr locker. Nach einem kurzen Hi oder Hello ist man schon mitten im Gespräch. Das allgegenwärtige How are you sollte aber nicht als Aufforderung verstanden werden, die aktuelle Lebenslage ausführlich darzustellen. Man bleibt freundlich, aber auch ein bisschen unverbindlich. Grundsätzlich gemieden werden die Themen Alter, Religion und Sexualität. Andererseits ist es durchaus üblich, über das Einkommen oder das Vermögen zu reden. Trotz ihrer unkomplizierten Art sind viele Amerikaner zutiefst konservativ, regelbewusst und mitunter von starken religiösen und moralischen Vorstellungen geprägt. Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit ist beinahe durchgehend verboten. Selbst der Transport von Getränken unterliegt Regeln. Man trägt seine Alkoholeinkäufe niemals offen mit sich. Auch Raucher haben es nicht einfach. Die allgegenwärtigen Rauchverbote zu ignorieren, kann richtig teuer werden. Teilweise potenzieren sich die Bußgeldhöhen mit der Anzahl der Verstöße. Deshalb nur in besonders ausgewiesenen Zonen rauchen. Wichtig ist auch der Umgang mit dem, was wir unter amerikanischer Prüderie verstehen. Zu viel nackte Haut kann sehr schnell problematisch werden. Für Männer ist bereits die europäische Badehose riskant. Amerikaner bevorzugen Boxershorts oder ähnlich weit geschnittene Modelle. Frauen haben hier keine Probleme, solange sie sich nicht oben ohne zeigen, was weitgehend verboten ist. Auch Kleinkinder dürfen keineswegs nackt baden. Im Restaurant wird man vom Personal platziert. Großzügige Trinkgelder sind in den serviceorientierten USA selbstverständlich. Gezahlt wird per Kreditkarte. Jeans sind übrigens nur Freizeitkleidung. Zum Dinner oder Geschäftsessen kleidet man sich gepflegt. Bei feierlichen Anlässen gegebenenfalls mit einem Tuxedo. Das ist ein Smoking. Äußerst wichtig ist das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen und der besonnene Umgang mit Gesetzeshütern, sollten Sie doch einmal auf einen aufmerksam werden. Drei Tipps noch zum Sprachgebrauch. Den Begriff Toilet vermeidet der Amerikaner zugunsten von Bathroom oder Restroom. Schimpfworte sind trotz ihrer scheinbaren Allgegenwärtigkeit ungebräuchlich. Und das Handy gibt es nur in deutschsprachigen Ländern. In den USA ist vom Mobilephone oder Cellphone die Rede. Europa, der alte Kontinent. Doch Überraschungen kann man auch in Europa erleben. Wer in Italien auf öffentlichen Plätzen in Bikini oder in Badehosen erwischt wird, muss bis zu 200 Euro bezahlen. Das Nacktbaden oder Sonnen ist im ganzen Land verboten. Oben ohne dagegen kommt zunehmend in Mode. In den stilbewussten Städten sind nur Touristen in Freizeitkleidung unterwegs. Wer eine Kirche betritt, zeigt durch bedeckte Schultern und Knie Respekt. Der wird allerdings eingefordert, indem Picknicken vor Kulturdenkmälern zunehmend verboten ist. Italien versteht sich mit Recht als alte Kulturnation. Pluspunkte kann jeder sammeln, wenn er im Gespräch mit studierten Italienern Titel wie Professore oder Dottore verwendet. In italienischen Restaurants wird einem der Platz zugewiesen. Man sollte nie nur ein Hauptgericht allein ordern, denn das gilt als ein Fauxpas allererster Güte. Bestellen Sie leckere Antipasti oder zum Nachtisch ein Tiramisu, dann ist der Wirt auch nicht beleidigt. Ohnehin endet ein Menü nicht mit dem Dessert, sondern mit einem Espresso. Die Rechnung enthält mit dem Posten Coperto bereits ein Trinkgeld. Äußerste Gelassenheit ist hingegen im italienischen Straßenverkehr anzuraten, dessen Sitten als temperamentvoll zu bezeichnen sind. Diesen Eindruck haben Autofahrer mitunter auch von Frankreich, insbesondere in Paris. Doch das Bild täuscht, wie überhaupt vieles bei unseren Nachbarn deutlich formeller vor sich geht. Das beginnt im Restaurant, in dem einem das Personal einen Platz zuordnet. Wer eine gute Kunderstube hat, darf sie jetzt gern zeigen. Tischmanieren stehen in Frankreich weiterhin hoch im Kurs. Bitte den Käse nicht von der Spitze her anschneiden, die Teller nicht restlos leerfuttern und die Servietten nach Gebrauch nicht zusammenfalten. Das Dessert wird erst vor dem letzten Gang bestellt. Getrennte Rechnungen kennt man nicht. Im französischen Café bekommt man zwar Getränke, aber keinen Kuchen. Hierfür gibt es den Salon de Thé, der meist an eine Bäckerei angeschlossen ist. Auf keinen Fall sollte man versuchen, einen Baiser zu bestellen, weil der Begriff in Frankreich eine sexuell unterlegte Bedeutung hat. Die korrekte Bezeichnung für das süße Gebäck lautet Meringue. Überhaupt ist es hilfreich, sich in der französischen Sprache ein bisschen auszukennen, da man mit Englisch hier nicht sehr weit kommt. Dazu gehört auch, dass die Anrede Bonjour oder Bonsoir unvollständig ist, wenn sie nicht mit Monsieur, Madame oder Mademoiselle ergänzt wird. Auch in Spanien wird eine ausgeprägte Kleideretikette mit einem überraschend hemdsärmeligen Umgang im Straßenverkehr gepflegt, wozu sich noch ein völlig anderer Umgang mit Lärm gesellt. Das Land zeigt sich hier gern lebhaft und pflegt seine Traditionen, von denen einige, allen voran der Stierkampf, einen recht archaischen Beigeschmack bewahren. Kritik der Marke »Die armen Tiere« ist hier ebenso fehl am Platze wie Anspielungen auf die Franco-Diktatur. Aufgrund der Hitze kommt das öffentliche Leben zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr weitgehend zum Erliegen und ist auch sonst nicht von jener Zügigkeit, die man von Nordeuropa her gewohnt ist. Zudem wird Pünktlichkeit gelassen aufgefasst. Türkei und islamische Welt – unterwegs im Orient. Die Türkei markiert trotz ihrer Westöffnung noch immer den Eingang zum Orient mit seinem komplett anderen Wertesystem. Für islamische Länder gilt allgemein, je traditions- und religionsverbundener ein Land bzw. Region ist, desto sensibler müssen Besucher darauf Rücksicht nehmen. Frauen haben hier einen anderen Status und müssen ihren Körper verhüllen. Sie bewegen sich am besten nur in Begleitung. Männer dürfen einheimische Frauen nicht ansprechen, auch nicht, um nach dem Weg zu fragen. Frauen und auch Männer haben darauf zu achten, ihre Schultern sowie das Knie bedeckt zu halten. Tempel- und Moscheebesucher müssen sich die Schuhe ausziehen, Frauen sich im hinteren Teil des Gebäudes aufhalten und ein Kopftuch tragen. Oben ohne an öffentlichen Stränden ist grundsätzlich verboten. Auch in unseren Augen harmlose Zärtlichkeiten auf offener Straße können Ärger nach sich ziehen. Außerdem gilt es als sehr respektlos, während des Fastenmonats Ramadan tagsüber in der Öffentlichkeit zu rauchen, zu essen und zu trinken. Wer nichts riskieren will, lässt zu dieser Zeit selbst den Kaugummi weg. Beim Kauf von höherwertigen Gegenständen gehört das Feilschen mit dazu, wenn man vom Gegenüber ernst genommen werden will. Ansonsten gelten in der Türkei laxe, uns mitunter chaotisch erscheinende Verkehrssitten und ein betont gelassenes Verhältnis zur verstreichenden Zeit. Vorsicht auch hier mit Handgesten, die mitunter beleidigende Bedeutung haben. Für Ägypter gelten in etwa dieselben Ratschläge. Allerdings sollte man sich aller gut gemeinten Ratschläge über die Israel-Politik des Landes enthalten. Punkten kann man hingegen mit dem Anbieten von Zigaretten, da Ägypter gern rauchen. In Tunesien nimmt man das mit dem Alkohol nicht so genau wie in anderen islamischen Ländern. Nur freitags und während des Ramadans sollte man sich zurückhalten. Tunesier sind gesprächige Zeitgenossen. Es ist daher empfehlenswert, Zeit für einen Plausch mit dem Taxifahrer, dem Zimmermädchen und dem Ladenbesitzer zu haben. Ungeduld und das Demonstrieren von Ärger quittieren Tunesier mit Unverständnis. Es lohnt sich, die Fassung zu bewahren. Asien, wo die Sonne aufgeht. Asien hat viele Gesichter, was einen Teil seiner Faszination ausmacht. China ist stark hierarchisch geprägt und zeigt oft traditionelle Vorstellungen. Höflichkeit ist ein elementarer Wert und dient dazu, Gesichtsverlust zu vermeiden. Aufgrund der mit ihr verbundenen Verklausulierung ist es aber für Westler nicht immer ganz einfach, die Aussage zu verstehen. Grundsätzlich sieht sich China als überragende Kulturnation, die dem Westen überlegen ist. Dies führt zu einer großen Nachsichtigkeit gegenüber Besuchern, denen die Komplexität der chinesischen Kultur ja erst noch nahegebracht werden muss. Sprachkenntnisse sind allerdings unerlässlich. Bei einem Restaurantbesuch herrscht eine gewisse Lässigkeit, die Europäer oft irritiert. Es gilt allerdings als inakzeptabel, sich bei Tisch die Nase zu putzen. Getrennte Rechnungen sind unbekannt, Trinkgeld wird nicht gegeben. Ferner sind Blumen nicht als Geschenk geeignet, da sie nur als Grabschmuck Verwendung finden. Ungeeignete Gesprächsthemen sind Taiwan, Tibet und die Rolle der kommunistischen Regierung. Auch in Thailand gibt es eine ausgeprägte Hierarchie, die sich nicht zuletzt im Kleidungsstil äußert. Der Tourist profitiert von einem gepflegten Äußeren, da er hiernach bewertet wird. Lächeln ist beständiger Teil thailändischer Höflichkeit, die den Alltag bestimmt. Entsprechend leicht wird verziehen, wenn man darum bittet. Als Beleidigung gilt, mit dem Finger oder sogar mit dem als unrein geltenden Fuß auf jemand anders zu zeigen. Ebenso sind Berührungen am Kopf unmöglich, da dieser der Wohnort der Seele ist. Eine respektvolle Haltung gegenüber dem allgegenwärtigen Buddhismus ist Voraussetzung, um das Land bereisen zu können. Urlaub soll Spaß machen und dem braucht man sich von den Gebräuchen eines bestimmten Landes nicht unbedingt einschränken zu lassen. Mit ein klein wenig Rücksichtnahme kommt man schon sehr weit. Auch sind typische Touristenziele natürlich Besucher gewöhnt. Da man jedoch unterwegs auch immer Botschafter des eigenen Landes ist,